Ich bin fertig. Ich glaube, der ist gerade so rum, der Handener. Jetzt pisst. Hey, jetzt kommt Sonne raus, das heißt, es gibt einen Regenbogen. Nice. Passend zur Folge. Scheiße, wir können die Aufnahme nicht verwenden, weil im Hintergrund das Lied läuft. Nice. Habt ihr nicht gehört? Wir lassen es einfach drin, das checkt niemand. Checkt doch keiner. So. Richtig festknallerte Dinger. Tür zu. Hey Mann, ey. Jetzt, jetzt. Zum Wohl. Ich hasse solche Türen. Zum Wohl. Ich wurde belächelt wegen dem Bild, dass ich ein Bier in der Hand habe bei dem Bild auf Instagram. Was hatte ich in der Hand? Lukas, du hattest kein Bier, dein Bier stand auf dem Schrank, aber du hattest nichts in der Hand bei dem Bild. Also war ich quasi clean auf dem Bild. Ja, aber ich wurde gefragt, trinkst du eigentlich immer Bier während der Aufnahme? Hast gesagt, hast genug, laut Formel hast genug Sport gemacht, ist ja. Gar kein Problem. Ja. So, ich weiß nicht, ob es aufnimmt, aber das sind grüne Balken, die hochgehen, ich glaube. Mir ist aufgefallen, wenn du nur minimal nicht gerade auf das Mikro drauf redest, dann klingt der Ton gleich ganz anders. Ja, ist bei dem ja auch so, wenn man jetzt hier so reich redet, ist ganz anders. Ist halt blöd, wenn man zu dritt ist, weil dann will man ja immer zwischen den Leuten hin und her gucken und dann gleichzeitig noch beim Reden, aber gerade auszureden ist richtig stressig. Das ist der Grund, warum wir zu zweit sind. Wieso? Weil es dann mikrotechnisch zu schwierig wäre. Da könnte man theoretisch die ganze Zeit einfach komplett geradeaus gucken. Aber ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, einen die ganze Zeit anzugucken. Ja. So. Geht, ich kann das. Du kannst ich mache das manchmal mit Absicht. Mhm. Um zu wissen, wie die Leute reagieren. Was erwartest du, dass passiert? Ich will, dass die Leute weggucken. Manchmal denke ich mir das auch, wenn ich irgendwelchen Leuten begegne. Ja. Denke ich auch so, ja, wieso sollte ich irgendwie beschämt weggucken? Ich kann sie doch angucken und wenn sie mich angucken, kann ich auch lachen oder irgendwas. Aber voll oft denkt man, man müsste weggucken, wenn man an jemanden vorbeiläuft oder sowas. Vor allem, wenn irgendwie, keine Ahnung, in der Stadt irgendwie, da denkt man das automatisch. Keine Ahnung, auf dem Land grüßt man sich, aber in der Stadt, da denke ich, ja, nicht zu stier angucken, sonst denkt ihr, ich bin komisch. Das ist im Geschäft ganz komisch. Da gibt's ja, ich weiß nicht, wie es in eurer Halle ist, aber bei uns gibt es so 100 Meter lange Wege, wo eigentlich nur Ameisen durchfahren und Fußgänger durchlaufen, weißt du, so abgetrennte Wege. Gibt es bei uns nicht so viel. Okay, und wenn du da entgegenkommst und du läufst halt 50 Meter aufeinander zu, ist halt komisch. Dann guckst mal da hin, guckst mal hier hin. Das ist zu lang, der Weg. Das ist nicht gut. Nee. Das sollten so Förderrollbänder sein wie im Europapark-Parkplatz, weil du so schneller laufen kannst. Dann ballert die Ameise da drauf und dann ist sie dreimal so schnell. Das feiere ich auch an dem Kaufland. Deswegen bin ich ziemlich gerne in dem Kaufland, weil da, die ist ja nicht, das ist ja nicht eine richtige Treppe, sondern so wie auf dem Flughafen, aber halt geht es ein Stockwerk hoch. Und da kannst du, wenn du Bock hast, so richtig schnell den Berg hochlaufen. Du gehst zwar so, aber es ist so. Wie ist es? Ja, ich mag das auch. Die Waves fehlen immer noch. Ja, ist okay. Du hast gesagt, das ist die große, was für eine Folge? Oh, das ist die große Fußpedalfolge. Fußpedalfolge. Ja, ich wollte Fußpedal zum Spielen haben, weil ich gern was in der Hand habe. Aber das mit dem ich am rumspielen Fuß, kann. Das ja, am Fuß. Fuß ist quasi auch. Eine Hand. Steile These von mir. Können wir auf eine Tasse drucken, den Satz. Wandtattoo. Direkt Wandtattoo. Ja, ich habe mir so ein Gitarrending ausgeliehen, wo man so... Was macht das? Wie klingt das? Also jetzt gerade oder... Nee, normalerweise. Also wieso braucht man das normalerweise? Oh, das Ding? Ich bin kein Gitarrist, aber... Ja, aber was denkst du, was das macht? Ja, ich sag, das macht zwischen Ton so... Piu. So macht es. Das tut quasi die Frequenz verändern. Also wie wenn du auf dem Klavier eine andere... Ja, hab ich's ja richtig gesagt, oder? Nee, das ist falsch. Es macht einfach die Lautstärke. Es macht einfach... Ach so, das ist wie ein Pedal. Ja, aber du hast ja den Ton gerade verändert. So ja, weil du das gemacht hast. Ja. Das wollte ich wissen, ob ich das richtig verstanden habe. Weil ich konnte dein Geräusch, wie war das? Sehr schön mit der Fußbewegung. Das konnte ich nicht zu 100% richtig interpretieren. Deswegen wollte ich nochmal zur Sicherheit nachfragen. Ist einfach eine Wippe für die Leute, die sich es gerade nicht vorstellen können. Ist einfach eine Wippe. Eine Fußwippe. Eine Fußwippe. Aber für eine Person. Ja. Ist eine komische Wippe. Wir können da auch zusammen drauf wippen. Okay. Okay. Ich muss runter. Ja. Ja, okay. Macht's wie ein Feuerwehrauto. Okay. Spontan, ich kann spontan, das nicht spontan. Spontan Fußwippe-Bild. Vielleicht werde ich Fußmodel. Ja, ich glaube nicht. Es gibt so Leute, die ihre getragenen Socken, also so berühmte Leute können ihre getragenen Socken, wenn wir gerade bei Füßen sind, richtig teuer verkaufen. Was ich auch schon mitbekommen habe, immer ein Schulkumpel erzählt, der hat gesagt, Alter, geh mal auf eBay und gib mal ein getragene Herrensocken. Da schreiben die Leute drunter, was sie für Sport gemacht haben und so. Und dann kriegen die da hunderte von Euro. Und der hat das hat sich so angehört, wie wenn er das selber gleich am nächsten Tag macht. Und dann, ich hab's nie geproved. Ich habe die Geschichten auch weiter erzählt, weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass es das gibt, dass es dafür einen Markt gibt. Aber ich hab's, keine Ahnung. Theoretisch hätte er mir einen Scheiß erzählen können. Ja, aber scheinbar ist es doch schon. Ja, das ist ganz komisch. Ganz komischer Markt. Ich glaube, da gibt es sogar eine extra Ebay-Seite. Also nicht Ebay, sondern eine eigene Verkaufsseite dafür. Schweißsocken-Bay. Also, Schweißsocken24.de. Schweißsocken24 ist gut. Weißt du, was auch noch fehlt? Was? Hier der Pimmel. Oh, ja. Wie kriegt man denn da an der? Ja, weiß auch nicht. So, jetzt muss ich oben auf Note drücken. Auf Note. Ja, da ist der Pimmel. Nice, da ist der Pimmel. Gut, dass der Pimmel da ist, dann starten wir einfach mal. Oh, starten wir, ich habe mein Kabel rausgezogen. Und damit herzlich willkommen zu Carstenson Crusoe. Das Kabel ist wieder im Kopfhörer drin und der Bub ist mit am Start. Hi, Patrick. Herzlich willkommen, geht's dir gut? Mir geht's gut, ja, ich bin ein bisschen platt. Weil irgendwie macht das Wetter was mit mir, mit meinem Körper. Ja, habe ich von anderen auch mitbekommen. Habe ich von richtig vielen Leuten gehört, dass die richtig fertig sind in letzter Zeit, ja. Ich war das schon letzte Woche, ich bin Hipster, weißt du? Ja, okay, cool. Letzte Woche am Arsch. Wow. Und jetzt kommen die ganzen Mainstream-Leute und sind am Arsch, weißt du? Ja. Der Trendsetter des, der schlechten, der Malatheit. Okay. Ja, was hast du alles zu beklagen? Oh. Viel Arbeit, nicht wirklich Stress, aber viel Arbeit. Ja. Und ich glaube, das man will es nie zugeben, aber eigentlich stresst dein Arbeit schon häufig genug. Arbeit stresst einen häufig genug. Und dann habe ich auch noch einen Muskelkater. Vom Kicken, ja, von Kreisliga. Irgendwie in den Bauchmuskeln, weil wir haben einen im Fußball, der ist so pumpertechnisch unterwegs. Der kann auch Bodybuilder sein, so halb. Wenn er nicht so viel rauchen und saufen würde. Schau dir und. Grüße gehen raus. Und der macht mit uns manchmal so Kraftübungen vorm Training, dass man Dehnen und Kraftübungen miteinander verbindet. Beweglichkeit? Ja, wir machen halt Dehnen. Dehnen. Also aber auch nicht auch kräftigen. Ja, wir machen halt so Basics wie besondere Liegestütze und Sit-Ups und halt das in verschiedenen Varianten. Jetzt habe ich Bauchmuskelschmerzen. Was ist deine Lieblingsübung bei sowas? Ich mag das, wenn man auf dem Boden liegt, meist als Zweierteam. Einer liegt mit dem Rücken auf dem Boden und streckt dann die Füße im rechten Winkel nach oben und über dir steht einer und schubst die Beine immer runter und du musst die Beine auffangen, bevor sie auf den Boden knallen. Okay. Und das x-mal und das zerrt richtig, aber das ist auch witzig. Das ist auch witzig. Ja. Weil du musst die ganze Zeit richtig ernst bleiben, obwohl der andere mit seinem Arsch über deinem Kopf steht. Und du kannst miteinander babbeln. Ja. Nee, der untere kann nicht babbeln. Das ist krass. Aber der muss sich das anhören, was der andere redet. Das ist echt nicht schlecht. Das ist eine gute Situation. Ist eine gute Übung. Hast du auch so ein Ding? Ich glaube, die heißt, dass man so ein Vierfüßler und dann muss man, ich glaube auch eine Bauchübung und dann muss man die Knie nur so ganz leicht wegheben vom Boden. Vierfüßler weiß ich, wie es geht. Also so Arme durchgestreckt und dann auf den Knien und auf den Händen, so gucken, drei Punkte und so. Man kann bei den Übungen so viel falsch machen, aber man kann die Übungen auch, wenn man mal den Basic kann, kann man die so auch krasser machen. Und bei der gibt es so eine ganz krasse Stufe und da bist du danach komplett am Arsch einfach. Also vor allem am nächsten Tag und am Tag drauf, weil da wird der Muskelkater immer schlimmer. Dann musst du noch mit den Händen abwechselnd immer nach vorne zur Seite und dann am Körper rangreifen und dann wechselst du die Seite. Das heißt, kurzzeitig hebst du deinen Körper nur auf drei Punkten. Klar. Aber musst das halt quasi alles anspannen, damit du das so halt möglichst sauber machen kannst, die Übung. Und die ist halt geil irgendwie. Okay. Die heißt, ich glaube bei Apple Fitness Plus sagen sie Beast-Stellung dazu. Beast, aber. Beast-Mode. Ist mir ein bisschen zu englisch, die ich finde. Bestie, besser. Die Bestienstellung. Die Bestienstellung, viel besser. Stellung klingt auch immer gleich so sexuell angehaucht. Oh, da kommen sie. Da kommen sie, jetzt fängt's an. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, okay. Jetzt kommt hinterher der Rechner. Ja, ich habe ausgestellt, dass er so komische Hilfsdateien erstellen soll. Und ich glaube, wenn er die nicht erstellt, dann hat er solche Probleme. Okay, verrückt. Ja, cool. So viel zum Thema Sport. So viel zum Thema tägliche Sport-Update. Mhm. Welche Minute sind wir denn? 11, ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt schon. Jetzt mache ich mal als Handy. Jetzt entsperre ich mal als Handy und gucke, was ich ganz oben hingeschrieben habe. Willst du neue News aus meinem Leben hören? Auf jeden Fall. Das ist immer das Beste. Das ist das, was die Leute hören wollen. Das glaube ich nämlich auch, weil ich bin seit heute wieder back to the roots. Ich habe jetzt wieder einen Prepaid-Vertrag. Was sagst du da dazu? Ich habe jetzt anstatt 36 GB Datenvolumen mit Stream On und Pillepalle alles rum und um, habe ich jetzt nur noch 6 GB. Jetzt muss ich richtig haushalten. Okay. Das stresst mich ein bisschen. Jetzt habe ich schon 6 GB für alles, ohne Stream On, ohne alles Mögliche. Aber im Telekom-Netz. Ja, klar. Ist wichtig. Ja, wichtig. Aber ohne Stream On. Ohne Stream On, okay. Ja. Aber ich habe mir überlegt, wann brauche ich denn Netflix on the go, wann brauche ich YouTube on the go? Ich gucke eh nur noch YouTube auf dem Sofa mit dem Apple TV. Und unterwegs habe ich jetzt schon eingestellt, dass das Musikstreaming einfach mit einer weniger, mit einer sparsamen Qualität da steht dran, anstatt bei einem 3-minütigen Video, anstatt mit 6,5 MB, verbraucht er nur 1,5 MB und dann kannst du ja richtig viele Lieder hören. Ja, schon. Easy peasy. Habe ich auch so drin, da kannst richtig, richtig durchpumpen, die Mucke. Auch wenn sie scheiße klingt. Ja, das habe ich noch nicht geproved, ob es scheiße klingt. Aber im Endeffekt kann ich auch deine Daily Driver runterladen. Und dann, da muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Aber im Endeffekt, keine Ahnung, jetzt zahle ich halt 10 Euro im Monat und habe geiles Netz und All-Net-Flat, das war mir wichtig. Weil ich will von jedem von überall aus immer anrufen können. Ja, schon, mache ich auch immer. Und deswegen, aber sonst richtig zurückgestuft, richtig radikal. So okay, wie mit meinem Spotify. Und wie viel hast du jetzt, wie viel zahlst du jetzt für den Bums? 10 Euro. 10 Euro. Monatlich kündbar. Aha, alles also klar. Wie bei Prepaid. Sonst wär's, glaub ich, kein Prepaid. Und das hast du auf Check24 für dich entdeckt, oder? Das war krass. Ich habe einfach eingegeben, dass ich den wechseln will. Da war noch, glaube ich, irgendein Alter drin oder sowas. Und ich hatte ihn schon gekündigt. Und dann haben die ja deine ganzen Daten. Die haben deine Telefonnummer. Das heißt, für Rufnummer mit Name musst du dir gar keinen Stress geben. Und dann sagst du einfach, ja, ich will dessen das Netz haben. Da blieb bei mir nur Telekom übrig, weil ich will halt auch, keine Ahnung, in einem Gebäude ab und zu Empfang haben. Da will ich nicht so erst in die Tür laufen müssen. Ja, und dann habe ich einfach das Erstbeste genommen und es hieß HIGH. H-I-G-H. Kleine Schleichwerbung an der Stelle. Und sie haben es hinbekommen, direkt ab heute einfach, dass ich direkt unter meiner bisherigen Nummer erreichbar bin. Richtig gut. Das ist richtig gut. Also gar keinen Stress gehabt, innerhalb von 3 Mausklicks, ohne groß Hirnschmalz einzusetzen, einfach direkt das Erstbeste genommen und direkt zufrieden. Das freut mich richtig. Ja, geil. Und das behältst du jetzt erstmal, glaubst du? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch in 2 Monaten wieder weg, weil ich so viel Pokémon jetzt zocke, dass dann immer das Datenvolumen weg ist. Weil da habe ich schon gehört, wenn du kein Datenvolumen hast, dann ist Pokémon scheiße. Ja, das funktioniert dann nicht. Dann bockt es nicht. Das ist natürlich ein No-Go für mich. Ich als Pokémon Go Ultra. Ja, muss ich abchecken, aber ich bin da nicht gebunden. Das finde ich eigentlich ganz geil da an der Stelle. Ja, das klingt gut. Ich hatte heute eine epische Diskussion mit einem Programmierer beim Haro. Oh. Und zwar, seine These war, was wahrscheinlich auch stimmt, ich bin zu wenig einfach im Technik-Business drin, aber seine These war, dass das menschliche Auge ab 60 Hertz keinen Unterschied mehr wahrnehmen kann zu höher auflösenden oder höher frequentierenden Bildschirmen. Ja. Weil dein eigenes Auge irgendwie nur 60 Hertz das hat. Das ist falsch. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, weil die Diskussion ging so los, dass ich da saß mit meinem iPhone 13 Pro in der Hand. Ja. Und dann kam ein Kollege her und hat gesagt, hey, ja, ich habe mir jetzt auch das iPhone 13 geholt. Ja. Und das normale. Ja. Habe ich gesagt, ja, ist dir der Bildschirm eigentlich nichts wert oder wie sieht's aus? Dann habe ich ihm gezeigt, ja, das ist, läuft krass flüssig und es fühlt sich einfach geil an. Es macht einfach Spaß, das Gerät zu bedienen. Ja. Und mir geht's so, wenn ich jetzt Handys bedienen, die diesen Bildschirm nicht haben, yeah, dann ist es ganz arg schlimm für mich. Dann kriege ich richtig Gehirn-Aids. Stellen sich da deine Nackenhaare auf. Ja. Da denke ich mir, Alter, wie habe ich das jemals benutzen können? Und dann hat er gesagt, ja, nee, dein menschliches Auge, 60 Hertz, bla bla bla. Habe ich gedacht so, ja, Dicker, warum sehe ich dann einen Unterschied zwischen den zwei Bildschirmen? Ist ja auch, wenn du mit deinem Handy in Stromsparmodus gehst, siehst du ja aus wie Scheiße. Ja. Yeah. Ja. Das mache ich auch immer gleich raus. Oh, ich mache das nie rein. Mittlerweile habe ich es mir gemerkt, dass ich es lieber nicht reinmachen sollte. Aber ich glaube, ich weiß, wie man Leute überzeugen könnte, weil ich habe genau das Gleiche ist mir auch passiert, dass ich jemanden, der hat gesagt, ja, wieso sollte ich mir ein Pro kaufen? Ich brauche die Kamera nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wenn dann nur wegen dem Display. Und dann wollte er sich ein 13 Mini kaufen. Habe ich gesagt, ja, das ist cool, wenn du kleine Handys magst. Und dann habe ich ihm gezeigt den Unterschied zwischen meinem Geschäftshandy, ein iPhone SE, wo quasi auch nur 60 Hertz hat, glaube ich. Und dann habe ich nur so auf dem Homebildschirm hin und her gewischt und er hat gesagt, ja, er sieht's nicht. Und dann, weiß ich nicht, was willst du dann machen? Ich glaube, das ist dann echt so, dann musst du es halt eine Woche benutzen und dann merkst du hinterher, dass es auch schlechter geht. Ja, deswegen, was ich immer mache, ist dann, oder was ich immer mache, was ich mir überlegt habe, du siehst einen Unterschied zwischen, wenn du bei nur bei dem Video aufnehmen zwischen 60 Bilder pro Sekunde und 30 und ja, weil das ist der stimmt. Fotomodus, der braucht es nicht. Und das sieht es so schwammig aus und das ist quasi der Unterschied so. Den kann ich erklären. Ja, so. Das stimmt. On the go. Und das ist einfach direkt das Doppelte. Ja, und er hat gesagt, ja, hier das iPhone 13 sei ja ein schwächerer Prozessor drin, kein Fakt. Und dann kann der in manchen Abläufen gar nicht die 60 Hertz erreichen und so, habe ich das gesagt. Stimmt so, doch überhaupt das stimmt nicht. Doch gar nicht. Das ist sogar dynamisch. Deswegen, alles. Ja, deswegen habe ich mit ihm, jenseits Diskussionen geführt. Wer ist das? Drop mal die Names jetzt. Aber der kommt sogar morgen nach Backnang. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der zu dir kommt in die Halle. Ich passe das ab, dass ich zufällig mit ihm am Kaffeeautomat stehe ja. Und dann schwärme ich auch von dem Handy und tun dann auch noch überzeugen. Ja, ja. Das ist der Dennis. Ich sag dir nachher den Nachnamen. Okay. Das ist der Dennis. Der Dennis, ja. Alles klar. Ja. Vielleicht empfiehlst du einfach den Podcast. Dann kann er sich's nochmal in Ruhe anhören. Ja, ich hab ihm ich hab ihm schon mal gesagt. Aber der kennt sich halt auch aus. Also der. Ja, scheinbar nicht. Doch, der kennt sich schon. Also mit so Zeugs. Und dann hat er halt die ganze Zeit. Ich habe ihm auch nicht wirklich zugehört, weil. Die ganze Zeit, ich hatte checkst du's nicht. Ich hatte ja recht, warum sollte ich dann weiter zuhören? Sehr gut. Für mich, ich sehe ja einen offensichtlichen Unterschied zwischen meinem Display. Und dann hat er gesagt, ja, woher weißt denn du, dass dein Display überhaupt 120 Hertz kann? Ja, weil es Apple so verkauft. Mir auch so dieses Ding, selbst wenn er dir nicht glaubt, ist ja eigentlich auch scheißegal. Es reicht ja so, dass du weißt, dass es so ist. So, ja. Eigentlich ist es ganz komisch, man will aber solche Personen trotzdem überzeugen irgendwie. Ja, und am Ende von der Diskussion hat er gesagt, ja, ich habe mir auch ein Gaming-Bildschirm gekauft mit 144 Hertz, ja. Weil es geiler aussieht. Da habe ich gedacht so, ja, hä? Ja, weißt du, was das für Leute sind? Das sind genau die Leute, die sich bis dahin informieren und dann scheitert es an der Umsetzung, weil wenn du das jetzt einfach wechseln tust, dann kannst du entweder die falschen Kabel verwenden, dann hast du auch keinen Vorteil von den 144 ja. Hertz vom Monitor oder du hast einfach nicht eingeschalten, weil bei einem Windows-Rechner muss man das immer explizit einschalten und dann ist es halt auch richtig traurig, wenn dann die Leute quasi Unmengen an Geld ausgeben, dann aber nicht wissen, was sie genau wo klicken müssen, damit sie das ausschöpfen, wofür sie bezahlt haben, so mehr oder weniger. Ja. Und das ist halt echt schade manchmal. Ja, ich hatte auch einen Kumpel, hat das gleiche Handy gekauft wie ich und der war aus Gründen immer im Stromsparmodus, egal wie viel Akku er hatte. Und ich habe ihm gesagt, Alter, bist du behindert? Benutz doch jetzt mal dein 120-Hertz-Display. Was ist mit dir? Mach das raus, habe ich gesagt. Ist so gut. Ja. Das war heute sehr herzerregend. Stark. Ja. Ich habe eine Empfehlung, aber ich würde sagen, wir reden erstmal über die große Kategorie, oder? Okay, ja, dass so wir es abgehakt haben, nicht, ja, dass uns nachher die Zeit nachher, ja, rausfällt. So machen wir es. Auf geht's, ab geht's. Ja, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben diese Woche das Album Forgiveness von Girlpool angehört. Hast du verlinkt gehabt in der Insta-Story? Ich habe verlinkt gehabt, ja klar. Die Leute müssten es eigentlich gehört haben. Ich glaube, ich habe die verpasst, die Insta-Story. Ja, ich glaube auch, aber es war eine gute. Mm. Ich hab auch meinen dieswöchigen Lottogewinn gepostet. Alter, ja, aber zum Glück kann ich es nochmal nachgucken. Aber dazu später, ja. Sehr gut. Gut. Ja, das Album Forgiveness von Girlpool war... Letzte Woche Freitag ist rausgekommen und ich komme mal schön zum Cover, bevor wir hier anfangen. Yeah. Und zwar, das Cover ist relativ schlicht und zwar hat es einen lila Hintergrund, der leichte Schattierungsstreifen hat, wie so ein Vorhang, der Wellen aufwirft. Mhm. Ja. Und dann sind da zwei Personen drauf, einmal eine Blondine mit Locken, die aber krass geschminkt ist, hat einen roten Lippenstiftmund und lila Lidschatten. Und die hängt von hinten dran wie ein Rucksack auf ihrem Freund oder Mann oder wie auch immer. Der hat eine Boxerfrisur und guckt halt auch straight in die Kamera und schaut dann an, als ob du irgendwas von ihm wollen würdest. Wie wenn er dich gleich batschen würde. Was willst du? Alter? Das ist mein Girl. So gucken die zwei einen an. Und die sind Girlpool. Die sind Girlpool. Hast du dir eine Girlpool, nee, einen Mann nur, und eine Frau nur vorgestellt? Nur sie ist Girlpool. Sie ist Girlpool. Er ist jemand anderes. Ich habe mich da informiert. Er heißt wieder ganz anders. Weil ich hab die zwei, oder ich habe Girlpool auf TikTok angegeben und da siehst du die auch immer. Vor allem haben die sich jetzt voll gefreut wegen der Release-Ding. Also es war, glaube ich, vor 3 Tagen haben sie sich gefreut, haben gesagt, jetzt ist es online und so. Ist mir aufgefallen, es war erst online, als, glaube ich, bei Denne in der Zeitzone 0 Uhr war. Weil ich habe am Anfang das hören wollen, um, glaube ich, im Auto ins Geschäft zu fahren. Da waren ein paar Lieder noch nicht drin irgendwie. Okay. War ein bisschen vercheckt. Oder es hat irgendwas hart rumgespackt. Ja. Und da hat man schon denken können, dass die zusammen Girlpool sind. Ja. Ich habe das zumindest in so einem Review gelesen, dass er ist der Beatmaker und Produzent und sie einfach, also er singt auch manchmal mit. Ja, der singt voll oft mit. Ja, ja, schon. Aber dann sind die doch trotzdem beide Girlpool. Ja, aber er... identifiziert sich als anderer Typ irgendwie, keine Ahnung, da steht aber das Girlpool gesagt, und ihr Freund, bla bla bla, auf Englisch, ich weiß nicht mehr genau. Okay. Englisch ist schwierig, ja. Ja, mega. Ja. Und oben auf dem Cover steht in richtig schlimmer Schnörkelschrift der Albumname Forgiveness, der ist ganz schlimm. Wenn man da ranzoomt, sieht aus wie eine Seifenblase. Ich finde auch generell ist der, also es sieht nicht cool aus, ist echt stressig zu lesen, sieht ein bisschen zu funkig aus. Für das, was es ist, irgendwie. Ja, aber es ist irgendwie kein Funk-Ding. Es ist kein Funk-Ding und auch irgendwie passt der Albumtitel nicht so, finde ich. Ja, ich hab's irgendwie nicht verstanden. Ich habe nicht hundertprozentig auf den Text gehört, weil der sich sehr oft wiederholt und manchmal sehr hoch und wieder sehr seicht gesungen ist und so. Aber irgendwie Forgiveness hätte ich das Album, glaube ich, nicht genannt. Weiß ich nicht. Aber ich wüsste jetzt auch keinen besseren Namen. Aber es fängt ja auch schon, also beim ersten Lied habe ich mal ein bisschen mehr auf den Text geachtet, da... Ja, ist ein bisschen strange, da geht es ja auch um Sex und so und Bums und. Hattest bei dem ersten Lied irgendwie ein paar Flashbacks? Steht auch als Nummer 1 Top. Nummer 1 unter meiner Musikalbum steht hier: erstes Lied erinnert mich an Jöle. Ich habe gedacht so, ich hab das Album angemacht und habe gedacht so, nee, nicht nochmal sowas. Aber. Ich hatte richtig Angst. Ich hatte aber richtig Angst. Aber das Album war ganz anders. Also, und verrückterweise hat mir das erste Lied ziemlich gut gefallen. Ich würde auch fast behaupten, dass das erste Lied eins ist, an das man sich am meisten noch erinnert. Weil ich hatte zwar nicht das Lied im Kopf, ich hatte immer ein Jäule-Lied im Kopf, oder wie es eigentlich richtig heißt, Jule, aber ja, mir doch egal. Die Jäule. Ich hatte immer ein Lied von der im Kopf, obwohl ich mir eigentlich lieber gern von dem Album, wo wir aktuell hören, ein Ohrwurm gewünscht habe. Deswegen, ja, ein bisschen schade an der Stelle, aber das ist auf jeden Fall ein richtig guter Einstieg in das Album, weil man halt echt so denkt, ja, jetzt kommt doch wieder so Glitch-Zeugs und sowas. Ja, es fängt halt ziemlich glitchy an. Das ist halt. Das und man hört von dem Typ noch nichts. Deswegen wusste man noch nicht, rappt der nachher oder was macht der überhaupt? Da wusste man an der Stelle noch nicht. Nee, das ist ganz nicht. Cool. Ja, ich fand das erste Lied auch. Ist zwar nicht mein Favorit-Track, aber ist eins von den besseren. Ja. Dann kam das zweite Lied. Ja, es wurde dann, also irgendwie. Ich weiß zwar nicht, was ein Lullaby ist, was auch immer ein Lullaby ist. Ich hab's nicht gegoogelt. Wusste das auch nicht. Ist ein Gute-Nacht-Lied. Oh. Und das ist das erste Lied, das er singt. Ja, genau. Und dann ist er am Start. Und ich finde, das singt er noch am besten wie von allen anderen Liedern, weil da ist noch so seine Stimme ein bisschen am cleansten, also am, mit wenigsten Effekten behaftet. Und da hat es so irgendwas. Also das ist ein Lied, an das ich mich erinnern konnte. Es war kein Ohrwurm, aber ich konnte mich erinnern an das Lied, wenn ich so, keine Ahnung, wenn ich manchmal das Auto ausgemacht habe und dann lief noch das Lied, dann habe ich gedacht, ah ja. Ah ja, cool. Das kann man sich merken. Ja, das hat auch irgendwie, hat auch einen markanten Refrain. Ja. Ich glaube, das fand ich gut. Die ersten zwei Lieder sind auf jeden Fall zwei, die man in die Story packen kann. Auf jeden Fall, ja. Das machen wir auch. Sehr gut. Die haben auch zwei Sterne. Sagt wohl auch was aus. Okay, ja, du musst das ja wissen mit deinen Sternensystemen bei Apple Music. Ja. Ja, irgendwie wird es dann aber auch immer trauriger. Oder fand ich nicht auch? Ich fand, es wird halt immer ein bisschen langweiliger irgendwie. Ja, es kam noch ein, zwei, wie sagt man? Banger. Banger, nee, Banger. Es waren halt keine Banger. Zwischen Banger und okay. Mediokre gut. Okay, von mir aus. Ein, zwei gute Lieder. Darunter ist auch mein Lieblingslied. Ja, bin ich gespannt. Jetzt, aber... Das ist direkt das dritte Lied. Ja, meins auch. Das ist mega gut. Das ist das Lied, wo ich sage, das ist, wenn ich mir einen Faith-Track aussuchen muss oder wenn ich quasi genau einem Lied von dem Album irgendwie einen Stern verpassen würde, würde ich es dem verpassen. Ja. Underrated, weil die Apple Music Family hat es noch nicht so erkannt, wie ich das erkannt habe. Was findest du gut an dem Lied? Ich mag irgendwie die Akustikgitarre, die da auf einmal aufkommt. Kommt aber nochmal in einem anderen Lied. Ja. In See Me Now kommt es auch nochmal. Ja. Das Beste an dem. Das gefällt mir gut. Ja. Ja. Noch ich glaube, dir ist noch was anderes aufgefallen. Ich weiß nicht, wenn du das aussagen willst, dann ist auch. Und was mir noch so aufgefallen ist, das Lied ist wie, wenn jemand sich hinsetzt an ein Lagerfeuer und Gitarre spielt und dann singt eine daneben mit Autotune drauf. So. Genau das Bild habe ich mir gemalt, als ich das Lied gehört habe. Wieso macht man sowas nicht? Kleine Lagerfeuer machen, oder? Kann man safe machen. Ja, ist gar also. Kein Problem. Technisch gar kein Problem. Ja, also, dieses Jahr. Ja, ich fand's Beste, dass genau in der Mitte vom Lied, zumindest für mich ist genau in der Mitte vom Lied, setzt das Schlagzeug ein und es ist das erste Mal ein akustisches Schlagzeug. Da habe ich mir gedacht, tschakka, das ist ein gutes Lied. Das hat mich richtig gefreut an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wieso das auch explizit ist. Ja, stimmt, bei mir auch. Aber und das singen doch beide auch. Das singt sie so ganz hoch, so hohes Geplemsel. Ja, genau. Ja, das aber auch ein bisschen anstrengend manchmal mit dem dermaßen Autotune, ja. Das ist dann wieder das, wo man dann wieder an die Eule denken muss. Ja, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig für mich, das Album richtig zu bewerten, weil... Insgesamt. Ja. Weil generell musste ich mich auch schon durchquälen, sag ich mal so. Gegen Ende auf jeden Fall, ja. Ich fand noch ein Lied witzig, das hieß Country Star, weil... Da klingt es so, wie wenn denn die Ideen ausgegangen sind. Und wenn jetzt zu mir jemand sagt, spontan, spiele auf einem Keyboard, also ein Instrument, wo ich quasi nicht oft in der Hand habe, spiele da jetzt eine Melodie ein, dann spiele ich halt dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü. Und genau das kommt halt in dem Lied vor. Das wirkt so stumpf und irgendwie ein bisschen wie halt einmal reingemacht und dann immer drüber nachgedacht, dass es vielleicht scheiße sein könnte. Irgendwie so kam es mir davor. Deswegen ist mir das immer wieder aufgefallen. Aber ja, insgesamt wird es dann schon sehr zäh. Ich finde nur einen Songtitel noch gut. Und zwar, das ist der Songtitel Butterfly Bullet Holes. Ich stelle mir das bildlich einfach ziemlich witzig vor, wie einer aus dem Bauch. Also ich habe nicht wirklich auf den Songtext geachtet, aber ich stelle es mir so vor, als ob sie in love ist und dann... aber die Liebe nicht erwidert wird und dann die Schmetterlinge verschwinden aus dem Bauch und dann hat man so schmetterlingsförmige Löcher im Bauch. Das stelle ich mir witzig vor. Okay. Ja. Vielleicht gibt es ja ein Musikvideo mit genau dem Inhalt. Ja, das wäre cool. Ich habe nicht, ich habe irgendwie das immer falsch gelesen. Ich habe immer anstatt Bullet Holes, Butt Holes gelesen. Ich auch. So aus dem Augenwinkel, wenn du es so auf dem Radio geguckt hast. Ganz komisch. Richtig komisch. Ja. Ja, wie, ich glaube, es gibt nicht mehr so viel zu sagen, als check die Tracks aus, die wir in Insta-Story posten. Aber die letzte Frage zur Musikkategorie Loaded, bleibt es bei dir drin? Nee, ganz sicher nicht. Hart. Und nicht hart, mal, aber fair. Nicht mal ein Lied wird es schaffen in die Stunny-Playlist. Oh, ja. Nicht mal Violet. Mm-mm. Ich glaube, ich mach Violet rein. Ich mach's nicht rein, weil ich würde skippen. Ich weiß es jetzt schon. Ich mach's rein und sobald ich skippe, mach ich's gleich wieder raus. Mm. Das ist so die letzte Chance für das. Aber ja, ich weiß nicht, ich konnte mich auch nicht mit denen auf TikTok identifizieren. Da haben sie so gefilmt und keine Ahnung, die leben irgendwie zu viert in so einer Butze und die ist komplett unaufgeräumt und da habe ich mich einfach, ne, und die sehen auch anders oder die wirken anders wie auf dem Bild, auf dem Cover, logischerweise. Ja. Da sieht er halt so wie so ein Milchbubi aus und der so, ja, ich komme jetzt hier aus diesem Sandwichladen und habe mir ein großes Sandwich gekauft, sondern denke ich so, ja, und dann macht ihr so ein Gangster-Coverbild auf, das passt halt irgendwie nicht so. Wenn ihr das nicht verkörpert, weil ihr nur so wirken wollt, dann macht halt nicht zu Social Media, irgendwie, dann ist das irgendwie ein bisschen komisch. Naja, ja, bei mir fliegt es auch safe raus, bis auf das eine Lied. Ja, safe. Skala von 1 bis 10. Mach's direkt. Oh, das ist schwierig. Ich habe gehört, Skalen sind scheiße, weil jedes, weil wenn du zu viele Systeme hast, dann kann man es nicht mehr vergleichen. Macht Sinn, gell? Ja, wenn man immer alles von 1 bis 10 bewertet, dann hat man es ja. Dann ist es gut, ja. Aber das Problem ist dann auch, dass manchmal, also zum Beispiel bei einem 90er-System habe ich ein Video drüber gesehen, über Spielebewertung, dass es quasi dieses Ding gibt, zum Beispiel von GameStar, dass die Spiele bewerten, die haben eine Bewertung von 91, 92, 93, wenn sie richtig, richtig gut sind. Es wurde quasi noch nie eine 100 vergeben. Das heißt aber, wenn du das quasi dann skalieren würde ich auf ein 10er-System, wäre das ja nur eine 9. Ja. Weil erst ab 9,5, was ich nicht weiß, ob sie es vergeben haben, würde ich eine 10 machen. Das heißt, du würdest denken, ja, irgendwas stimmt nicht an dem Spiel, obwohl das quasi die beste Note ist, die die je vergeben hat. Und dadurch kannst du immer vergleichen. Das stimmt. Deswegen, je höher die Skala, desto besser. Weiß ich nicht. Was hältst du klassischen Millioner-Skala? Ich rate das jetzt von 1 auf 1 Million und gibt dem Album sind wir fair, 317.000. Okay, 317.000. Ja. Ich habe erst 240.000 überlegt, aber ich habe jetzt 317.000. Ja, da wäre ich so in der Region gewesen, zwischen 200 und 250.000. Ja, dann sage ich auch, schließe ich mich dir an. Ich sage 243.501. Ja, nice. Gut, hätte man das auch geschlossen. Aber eins muss ich noch sagen für die Musikkategorie, du bist denn da. Und die Leute wollten nach Rammstein. Ich wurde gehatet. Leute wollten Rammstein. Die Leute wollten Rammstein. Ja, dann könnten sie sich doch anhören. Dann könnten sie auch, aber die Leute wollten es halt. Die Leute wollen, dass wir über Rammstein reden. Ja, die Leute wollten uns hören, wie sie über Rammstein reden. Sollen wir für die nächste Woche einfach Rammstein hören? Habe ich auch überlegt, einfach zu sagen. Ich habe auch gesagt, ich mache das privat. Ja, dann lass doch im Podi machen, ist doch gar kein alles Stress. Alles klar, dann machen wir das einfach so. Ich wollte noch sagen, ich will die Leute jetzt nicht einfach aus der Musikkategorie entlassen und alles, was zurückbleibt, ist eine 217.000er-Score auf einer 1-Millionen-Skala. Merkst du, wie kompliziert das ist? Ja. Sondern ich will eine kleine Musikempfehlung raushauen, weil der gute Tilo zusammen mit Mixo und MacLeod hat ein neues Lied gedroppt. Ein bisschen vercheckter Junge, aber ich finde das, was die machen, ist so richtig frische Musik, wo man auch gut auf einer Party feiern kann. Das Lied heißt We Made It Explicit. Er redet über alles, was deutsche Rapper machen, über Frauen und Drogen. Deswegen kleine Empfehlung da, falls ihr nicht wisst, was soll ich jetzt hören, wenn Girlpool wirklich so scheiße ist, wie ihr sagt. Hört euch das an, es ist ein Lied und wenn es euch gefällt, packt es in eure Playlist rein. Alles klar, ich tue es noch in die Insta-Story rein. Perfekt, und du kannst noch auf den blauen Knopf drücken. Mach ich. Ja. Ja, wenn du die Insta-Story verpasst hast, dann hast du ja gar nicht mein Massagepistolen-Auto-Video gesehen. Nee, soll ich das angucken? Ja, Mann, ey. Ja, ich kann, ich hab, ich heb's mir lieber für einen richtig besonderen Moment auf. Okay, aber ja, okay, dann sage ich mal nix. Boah, willst du reinriechen? Ja, ich habe gerade auch einen Cola-Tab drin. Pot. Ich habe gedacht, ich renne schon mit 2 Wochen. Der da lag einfach eine Woche lang, Basilikum-Zitrone lag einfach eine Woche lang auf dem Schreibtisch rum, habe ich wieder reingemacht, schmeckt immer noch nach Basilikum. Ja. Basilikum-Aroma vergeht nicht, Leute. Habe ich dir mal gesagt, dass ich so einen Pot aufgeschnitten habe, um zu wissen, was drin ist? Nee, was ist da drin? Da ist einfach ein Hohlraum drin mit einem runden Wattestäbchen, das einfach getränkt ist in dem jeweiligen Geruch. Das heißt, und das riecht krank intensiv. Wenn man das aufmacht, dann ist ganze Wohnung hier voll. Beziehungsweise ganze Werk war, nicht ganze Werk, aber im Umkreis von 5 Meter hat man den Geruch gerochen. Selbst bei einem Verbrauchten, oder ja, wie? Ja. Das heißt, man sollte da einfach mehr Löcher reinbohren. Hey, nee, wir drucken das einfach mit einem 3D-Drucker und machen das so, dass man es auseinandernehmen kann und dann kann man das immer wieder tränken. Ja, habe ich auch schon überlegt, dass man das einfach drucken kann und dass man das einfach so einraschbar gibt. Bestimmt schon auf Thingiverse. Alter, lass das safe machen, ich habe da richtig Bock drauf. Ja, safe. Oder wir warten, bis das Patent abläuft und dann produzieren wir selber unseren Geschmäcker. Ja. Für den halben Preis. Und dann, Alter, das läuft richtig krass. Ja, ich glaube auch. Da gibt's, ja, ich weiß nicht, müsste man das Patent mal durchlesen, gibt's bestimmt ein Schlupfloch. Aber ich weiß nicht, manchmal bin ich enttäuscht von Cola. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so, ich habe auch eine schlechte Charge vielleicht erwischt. Irgendwie ich habe das Gefühl, wenn es 3 Tage rumliegt, dann schmeckt es halt immer nach Cola. Mhm. Habe ich dir das schon erzählt, dass der Digison, der hat übrigens gesagt, er hat in seinem Buchladen erzählt, dass wir über die reden und dann haben die sich's angehört und gefeiert. Ich glaube, das hat er gesagt. Ich glaube, sie haben es angehört. Dass der aus der Abflasche so getrunken hat, also wenn quasi... Wenn es runtergedrückt ist. Wenn es quasi aus ist. Ich meine, da ist eine Anleitung dabei. Da steht, wie man es benutzen soll, ohne ein Wort. Steht dran, man soll, wenn man trinkt, das Ding hochziehen und wenn man nicht mehr will, dass es nach was schmeckt, muss man es runterdrücken. Das hat er missachtet und deswegen eine Flasche falsch benutzt. Das ist verrückt. Also, das war no offense, aber das war schon irgendwie witzig. Ja, aber dann hat er dann nie den Geschmack gehabt, aber trotzdem das Ding getrunken. Das Beste war der Moment, wo ich ihm gesagt habe, doch, so ist es. War bei der Bandprobe, dann kommt er zu mir her und dann macht er quasi den hier, trinkt einmal, zieht's raus, trinkt einmal, läuft einfach nur weg, ohne irgendwas zu sagen. Okay, wow. Hättest du genau in dem Moment gemerkt, dass er ein richtiger Double ist. Das war einfach so ein schöner Anblick war das einfach. Ich habe auch so einen Kollegen, der hat jetzt auch, der hat 2 Erbflaschen sich gekauft. Eine wurde ihm geklaut, dann hat er sich die 2. gekauft und er wusste einfach nicht, dass man das rausziehen muss. Das ist so witzig. Alter, wie kann man so blöd sein? Und das schmeckt ja wirklich nach nicht viel. Also, wenn der Pott jetzt schon 1-2 Tage drin ist, dann riecht man in die Flasche rein und riecht so den Pott, der drin war. Ja. Ja, also das hat er wahrscheinlich geschmeckt, aber halt nicht den vollen Geschmack so ausgereizt. Irgendwie. Vor allem, er hat ja eigentlich bei mir das auch schon probiert gehabt und ich habe es ihm halt so gegeben, wie es, dann hätte er doch wissen müssen, dass so... Da so ganz viel fehlt an dem Geschmack, wie es selbst wenn man ganz frisches reinmacht, muss es doch schon nach was schmecken, so ja, irgendwie. Ja. Schon interessant. Bisschen schwach. Du wir haben vorher irgendwas angeschnitten. Ja, du wolltest noch irgendwas raushauen, aber ich weiß schon nicht mehr. Ich wollte was empfehlen. Ja, das wollte ich. Aber vorher will ich noch was Witziges erzählen, was mir heute passiert ist, weil ich mag es nicht, wenn ich manchmal Sachen erlebe und die sind quasi aktuell, die sind nicht besonders irgendwie interessant oder so. Oder. Doch schon ein bisschen interessant, weil irgendwie gehört viel Zufall dazu, dass es passiert. Und wäre es aber komisch, wenn ich es quasi 3 Wochen später erzähle, dann kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Eine Blase! War schon wieder eine Blase in der Lavalampe. Und da bildet sich was drumherum. Da ist eine Schicht. Es sieht aus wie so ein Pac-Man. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er am Arsch. Ja, der ist noch, weil ich sehe es noch. Naja. Okay, das war auch wieder High-Quality-Podcast-Qualität. Mhm. Und zwar war ich heute in der Mittagspause beim Kaufland. Du willst nicht wissen, was dann passiert ist. Ich bin die Rolltreppe gefahren. Ich bin die Rolltreppe gefahren, habe mich gut gefühlt. Da war niemand vor uns. Meistens ist es das so, dass vor dir einer kommt mit dem Einkaufswagen und der fährt dann so rein und dann kannst du nicht vorbeilaufen. Ja. Aber war niemand, deswegen sind wir so ganz langsam, als ich und ein Kollege, ganz langsam diese Slider-Treppe hochgehe. Wir sind langsam gelaufen und waren trotzdem schneller, wie wenn wir normal gelaufen wären. Das ist schon cool irgendwie. Und ganz oben sind wir dann zum Backshop rein und ich wollte mir gerade, also ich habe gerade mit der Zange so eine Pizza Salami-Schnitte raus und wollte es in die Tüte reinmachen. Und dann geht ein Feueralarm los. Oh, was? Und dann denke ich so, hä? was mache ich jetzt, wenn im Einkaufsladen der Feueralarm losgeht? Ich habe keine Ahnung. Und dann guckst du natürlich, was machst du in der Situation, was würdest du machen? Ich guck rum, was die anderen Leute machen. Was die anderen Leute machen, beziehungsweise was die Verkäufer machen. Okay. Und ganz vielleicht hätte ich eventuell die Salami-Pizza noch in meine Tüte rein und wäre dann rausgegangen. Das hätte ich vielleicht getan. Ja, das Ding war dann, dass die anderen Leute auch einfach stehen geblieben sind und gedacht haben, erst hat es so geklickt, so wii, wii, wii. Und dann hast du gedacht, ja, jetzt geht's aus, okay. Und dann kam eine Ansage, eher von wegen, dass sie einen technischen Defekt haben und jetzt müssen alle den Laden verlassen auf direktem Weg, man soll seine Einkäufe liegen lassen. Das klingt ja schon sehr dramatisch so. Aber Du siehst, um dich rum siehst du nicht, dass irgendwo gerade was explodiert ist. Und wieso sollte ich dann den Laden verlassen, um meine Pizzaschnitte zu holen? Und genau das haben sich, glaube ich, alle anderen Leute gedacht. Aber dann ist die Verkäuferin so routiniert, wie ich noch nie eine Person gesehen habe, mit geöffneten Armen auf uns zugelaufen. Da habe ich gedacht, ja, okay, mit der lege ich mich nicht an. Dann habe ich die Pizzaschnitte so zurück. Und die hätte ich eigentlich nehmen müssen, weil ich hatte so fucking Hunger danach. Ja. Und dann wie lange hat es gedauert? Ja, wir haben dann überlegt, weil wir wollten jetzt ewig lang Mittagspause machen. Da hatten wir beides Problem, dass wir wenig Bargeld hatten. Deswegen mussten wir wohin, wo man mit Karte zahlen kann, sind deswegen zum Kühne gegenübergegangen. Aber da habe ich mir zu wenig geholt, weil es da fucking teuer ist. Deswegen, keine Ahnung, wir wussten dann quasi nicht. Ich habe dann vom Kühle so rübergeschielt, während der Kollege sich was geholt hat. Und dann hatte ich das Gefühl, dass da einfach wieder Leute reinlaufen. Ich glaube, das war einfach ein fucking Test und wir haben versagt. Oder wir haben das Richtige gemacht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wäre die Frau nicht gekommen, hätten wir versagt. Ja. Auf ganzer Linie. Aber das Ding ist halt auch, ich habe es noch nie erlebt, dass quasi irgendwo ein Alarm kommt, wo dann, meistens merkst du halt auf der Arbeit und dann ist immer ein Test. Ja, wenn es immer ein fucking Test ist, Alter, woher soll ich wissen, wann es kein Test ist? Ja, wenn keine Mail davor rumgeschickt wurde, heute um 14:30 Werk 2 Test, Alarm. Ja. Dann weiß ich ja, dass es richtig ist. Ich weiß, dass vor ein paar Wochen einer da war wegen der Sicherheit von den Mitarbeitern und dann hat er auch gesagt, ja, mach mal den Feueralarm an. Dann hat der Meister den angemacht und dann hat er hinterher gefragt, ja, wieso niemand seinen Platz verlassen hat. Und dann hat ihm der Mitarbeiter gesagt, ja, ihr seid ja auch rumgestanden, habt uns zugeguckt, dann hättet ihr ja auch den Platz verlassen müssen, so. Was erwartest du für eine Reaktion, wenn du selber so... Umgekehrte Psychologie. Und dann hat er halt auch nicht mehr gewusst, was er sagen soll, weil die haben halt schon auch recht gehabt, wenn du quasi immer rumstehst, weil es immer Test ist, es wurde angekündigt, der kommt rum, der hat mit dir gebabbelt und so. Dann denke ich halt auch, ja, dann testen sie halt die Anlage, ob die funktioniert, schau zu unserer Sicherheit, keine Ahnung, was die machen, so. Ja. Und dann so eine Reaktion zu erwarten, war schon witzig irgendwie. Aber dann musst du halt irgendwie so sein, wie der Monteur, der dann einfach gesagt hat, ja, sie sind ja auch nicht weggerannt, so weit. Auf die Idee musst du halt schon im Moment kommen. Ja, das ist wahnsinnig clever. Ja. Oh je. Ja, ich hatte einmal einen Feueralarm, wo kein Test war und das war in der Schule damals. Das war fucking stressig. Da ist in der Mensa irgendwas angebrannt. Okay. Also meine Schule, das Bietze in Unterweissach oder Kottenweiler. Shoutout ans Bietze. So, war mehr geteilt in verschiedene Gebäude. Und damals war ich in einem Gebäude, das nicht in dem Gebäude war, wo die Mensa drin ist. Das heißt... So ein kleiner Kringel. Kein kleiner Kringel. Ich war. Aber den kennst du auch. Ja, aber da sind nur die Gymnasiasten drin. Ah, okay. Ja. Aber der würde ja noch quasi zu dem Gebäude gehören, weil da geht ja ein Weg rüber. Ach so, die extra Dinger jetzt check ich's, ja. Ja. Genau, die extra Dinger. Deswegen habe ich nicht, wo es geschimmelt hat. Ja. Klassiker. Ja, und deswegen verstehe ich nicht, warum, wenn im einen Gebäude was brennt, warum muss dann das andere Gebäude auch raus? Ja, das Feuer, Alter, du, das ist wie in Lichtgeschwindigkeit verbreitet sich das. Da muss ich echt richtig aufpassen. Das ist ja nicht so... Vor allem über 200 Meter. Das ist ja nicht so, dass überall in dem Gebäude Feuerlöscher rumstehen, wo man vielleicht einfach direkt probieren könnte, wenn man nicht gerade perplex dran steht und dem Feuer zuguckt. Dann könnte man den ja einfach mal nehmen und ausprobieren. Man hat ja nichts zu verlieren. So. Aber... Meinst du, das würde einer machen? Ja, das ist ja das Komische. Nur weil da ein Feuerlöscher rumsteht, Feuer. Ja, aber du weißt nicht. Hast du dir nicht manchmal vorgestellt, dass du den Feuerlöscher gerne mal nehmen würdest und einfach so ein bisschen rumfeuerlöschern würdest? Ja, habe ich schon. Andere Story ist das. Das ist eine Story für nächste Woche. Das ist eine Story für nächste Woche. Aber dann hast du ja wirklich nichts zu verlieren. Dann musst du eigentlich die Chance ergreifen, wenn ein Feuer da ist, dass du das Ding benutzen kannst. Ja, es ist so muss es in einem, geil. So muss es in deinem Kopf eigentlich gespeichert sein, dass du sagst, ja, da ist jetzt ein riesengroßes Feuer. Ich bin der Krasseste hier und alle anderen stehen rum und gucken zu. Ich renne zu diesem roten Teil, ich habe mit Absicht auch rot, ja. Gehe da hin, ziehe diesen blonden Kollegen raus, versuche irgendwo drauf zu drücken und wenn dann Luft oder Schaum rauskommt, dann mache ich alles richtig. Und dann kannst richtig, du Luft wäre richtig, richtig schlecht. Hey, CO2 kommt doch raus, um ja, das Feuer zu ersticken. Aber das ist ja keine Luft. Ah, stimmt, Luft. Luft, Luft wäre richtig schlecht. Ja, und du musst die Sauerei hinterher nicht mal aufräumen, weißt du? Ja. Also wenn wirklich Schaum drin ist, dann bockt es, glaube ich, richtig. Das bockt sich an. Ja, so viel zu dem Thema nächste Woche mehr. Ja, hast du aufgeschrieben, das nicht hast vergisst. Du mir aufgeschrieben, ich bin voller Ordner drin. Ja, ich habe vorher gesagt, ich habe noch eine Empfehlung. Ja. Ich mache die, glaube ich, ganz schnell. Oh. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Ich habe übrigens deine Empfehlung von der letzten Woche auch angehört. Hast angehört? Ja, ich hab komplett. Ich habe mir ein Game gekauft, wo genau da dafür da ist, und zwar der Landmowing Simulator. Da muss man einfach mit einem Aufsitzrasenmäher Rasen mähen. Das bockt so hart. Und nebenher kann man perfekt einfach Podcast. Und da habe ich es angehört. Ich fand es gegen Ende ein bisschen lästig, weil die eine ein bisschen rumzickt. Aber die Story war fucking interessant irgendwie. Ja, genau deswegen habe ich es empfohlen. Ich fand es richtig gut. Genau, meine Empfehlung, ich habe es dir gerade eben schon gezeigt. Und zwar lief seit dieser Woche ein neuer Radiosender bei uns im Radio. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass da verdammt wenig Werbung kommt. Das heißt, ihr könnt eigentlich die ganze Zeit Radio hören, was halt cool ist, weil da kommen viele Lieder, wo ihr schon lange nicht mehr in eurer Mediathek drin habt und ihr könnt trotzdem so ganz grob nach irgendwas filtern, was ihr hören wollt und da gibt es schon sehr viele Sachen zur Auswahl. Ich wollte gerade fragen, gibt es da 2, 3 da Sender oder wie viele Sender gibt es denn eigentlich? Also man scrollt locker 10 Sekunden mit seinem Finger, wenn man schnell durch die Sender durch sein will. Da gibt es so ganz klassische Sachen, also die Jahrzehnte, dann gibt es nur Radio, dann kommt sowas wie Hits und Greatest Hits und ab da eskaliert es ein bisschen. Dann gibt es so Sachen wie Top 40, Evergreens, Gold, Jukebox, Dance, Schlager und da war es interessant, da gibt es dann noch, was war es, Schlagerkult und Schlagergold. Also es gibt 3 Schlagersender und zudem gibt es noch Volksmusik. Ja. Das ist nämlich auch cool, weil es gibt nicht nur dann 100.000 andere, sondern es gibt Christmas und Weihnachten. Das heißt einmal, ihr könnt das ganze Jahr über englische Weihnachtslieder hören oder deutsche. Wie geil ist das denn? Richtig gut. Deswegen, das Wichtige dabei ist aber du verlinkst auf jeden Fall, dass man den Radiosender mit einer 0 schreibt, was ein bisschen vercheckt ist. Aber wenn ihr 0N und dann Radio sucht, kommt ihr auf ihre Webseite und dann wisst ihr schon, was wir meinen. Also ihr findet es, glaube ich, auch in irgendwelchen anderen Apps drin, wenn ihr irgend so eine Sonos Radio-App habt oder irgendwie sowas Verrücktes. Oder TuneFM, TuneIn, sowas, da findet ihr das auch. Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Ich habe auch gesehen, ich habe mich dann ein bisschen mit Radio befasst und habe ich gesehen gehabt, dass auf so einer Radio-Seite, wo man Webradio hören kann, war der meistgehörteste Radiosender einfach irgendwie Bollerwagen FM oder sowas. Ja, Bollerwagen FM ist auch ein richtig guter Radiosender. Aber den habe ich noch nie gehört. Aber ich konnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt auch in Verbindung mit dem 1. Mai Bollerwagen FM auf jeden Fall so ein Must-Have. Aber Bollerwagen FM heißt nicht Bollerwagen FM. Das ist Radio Bollerwagen. Radio Bollerwagen, das kann sein. Ja. Ich habe gedacht, das heißt Bollerwagen FM. Nee, das heißt Radio Bollerwagen. Was kommt da so? Da kommt halt zu Party-Mucke. Scooter. Ja, zum Beispiel. Das Mickey Krause. Auch. Und sowas wie... Ja, klar, ist so auch dabei. So alter... Slayer. Slayer dabei? Nee, glaub Nickelback? Nicht. Nee, glaub nicht. Ja, also ist schon nicht alles dabei. Ja. Dafür müsst ihr schon auf Radio On und Greatest Hits of All Time hören. Ja. Was ist da dein meistgeklicktester Radiosender? Also wir haben viel 90s gehört und da sind gefühlt viele Leute gekommen, wo ich gesagt habe, das ist 80s Musik. Aber die ganz anfänglichen 90s, wo auch so zum Beispiel bei irgendwie GTA Vice City oder so denken würdest, könnten da auch drin sein. Und deswegen ist 90s eigentlich ganz geil. Es sind nicht die 90s, die ihr kennt. Es sind nicht nur Venga Boys und Britney Spears. Es ist halt auch so Oldschool-Army-Hip-Hop-Rap-Bums. Was kam vorher? Vorher kam, ja, das war am Anfang noch drin, ist das Lied. Fugees. Ja, Fugees mit Killing Me Softly with his song heißt es. So, ist ganz wichtig, sonst kriegt man keinen Punkt. Sonst kriegt man keinen Punkt beim Songquiz. Ja, kam zweimal bisher, indem er sich geschaut hat, beim Songquiz. Bei dem Worldwide Wohnzimmer. Ja, genau. Kam zweimal und beides Mal wurde das erste Mal falsch gesagt. No Killing Me Softly. Okay. Ist halt falsch. Und dann kam Killing Me Softly und dann irgendwie die Heino Edition oder die Michael Holm Edition. Wie heißt der Typ, der Mundharmonika, nicht Mundharmonika, der... Der Panflötisch. Der Panflötisch. Der wurde einsame Hirte spielt. Ja. Wie heißt der? Michael Hirte. Ist das Michael Hirte? Ja, Michael Hirte, das würde ich auch gerne in den Insta-Story sehen. Michael Hirte da. Nee, der heißt der einsame Hirte. Jetzt bin ich der heißt Michael Hirte. Der heißt Michael Hirte und das Lied heißt der einsame Hirte. Echt? Michael Hirte. Das muss ich kurz proofen, das können wir sonst nicht. Nee, das ist der mit der Mundharmonika. Ave Maria, You Raise Me Up, Winnetou und Time to Say Goodbye. Ja, verlinkt den, Alter. Das ist, glaube ich, ein cooler Dude. Sehr schön. Wie heißt der jetzt? Michael Hirte. Bubi. Bubi? Ja. Noch was zu sagen. Ich hab genau gerade gedacht, was holst du jetzt für einen Zettel raus? Meine Rotzfahne hole ich raus. Geil. Hast du noch was Wichtiges an die Carstensen Crusoe Community zu sagen? Ja, wenn du noch eine Minute mehr Zeit gibst, ich muss noch kurz was raussuchen. Soll ich sie überbrücken? Ja, überbrück mal. Soll ich ein Lied singen? Ja, sing mal ein Lied. Ein Lied. Nee, ich hab noch zu sagen, kommt am Sonntag der 8.5. nach Oberbrünen auf den Sportplatz. Wir spielen gegen Rudersberg. Das wird interessant, weil wir müssen hier gegen Abstieg kämpfen. Und davor könnt ihr morgens den Gottesdienst nach Almersbach, da hört ihr meine Band spielen. Oh. Wie viel Uhr? 9 Uhr? Komplettes Kaschins und Grüße Wochenende. Alter. Ich glaube, also es gibt zwei Stück, einmal um 9 Uhr und dann glaube ich einmal noch um, ich glaube, 10 Uhr. Ich hatte es einmal ganz kurz bei der Band im Status drin. Deswegen, ich poste es nochmal. Ich kann es auch dann bei der Carstens & Crusoe Seite nochmal verlinken oder so. Schaut vorbei. Wir haben gute Lieder und ich glaube, es klingt auch ganz geil. Alles klar. Ja, dann und danach zum Spiel. Danach Kreisliga. Ja, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt am Wochenende. Direkt also, eintragen. Auf geht's, ab geht's. Drei Patrick. Tage wach. Machen wir das Ding zu. Machen wir das Sack zu und der Laden dicht. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wie war's Wippen auf dem Wipper? Oh, befriedigend mache ich, glaube ich, jetzt jedes Mal. Okay. Skala von 1 bis 100.000 war es schon 811.011. Oha, aber ja. Es war dann die Skala von 1 bis 1 Million. Ja. Stark. Also dann kauft es. Nee, es war wirklich so gut. Es war mehr als das. Es war 8-mal so krass. Genau, jetzt habe ich mich selber mit der Frage rausgeschossen. Ja. Gut. Nee, chillt, ich glaube, das Wochenende wird besser, als es angesagt ist. Oder es ist eh schon gut angesagt, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Genießt es, bevor es am Montag wieder heißt, ihr müsst arbeiten, aber nicht verzagen. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Eure Carstens und Crusoe Bande. Peace out. Peace out.